Kapitel 42 Nebensätze Übung 1 Beispiel Der Film ist aus. Schade, dass der Film aus ist. Schade, dass der Film aus ist. Schade, dass der Film aus ist. Und jetzt Sie. Der Film ist aus. Schade, dass der Film aus ist. Sie ist krank. Schade, dass sie krank ist. Es regnet stark. Schade, dass es stark regnet. Er ärgert sich. Schade, dass er sich ärgert. Sie kommt immer zu spät. Schade, dass sie immer zu spät kommt. Er muss viel arbeiten. Schade, dass er viel arbeiten muss. Sie hat keine Zeit. Schade, dass sie keine Zeit hat. Sie können nicht mitkommen. Schade, dass Sie nicht mitkommen können. Sie kann nicht schwimmen. Schade, dass sie nicht schwimmen kann.